Eine Überraschung. Wir haben ja schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr miteinander gesprochen. Wie geht es dir, mein Junge? Professor, mir geht es gut. Aber seit ich die Top 4 geschlagen habe und Champion bin, fühlt sich der Alltag anders an. Ich wusste immer, aus dir wird ein großartiger Trainer. Ach, jeder Trainer in Johto und Kanto scheint mich zu kennen und spricht mich immer wieder auf den Kampf an. Tja, so ist das nun mal, mein lieber Ethan. Wer Großes leistet, kann nur schwer dem Ruhm entfliehen. Damals, als Roth noch einer meiner Schützlinge war und ebenfalls Champion wurde, beflügelte ihn das aufzubrechen und sich in neue Abenteuer zu stürzen. Ich habe schon lange nichts mehr von ihm gehört. Ich frage mich, wo er sich inzwischen herumtreibt. Ach, Ethan, ich weiß noch ganz genau, als wir damals gemeinsam mit Mr. Pokémon und Professor Lind das Rätselei ergründet haben. Wie schnell die Zeit vergeht. Aber genug von mir und den alten Geschichten. Ist alles in Ordnung bei dir? Du wirkst, als ob dir etwas auf dem Herzen liegt und du hast mich doch sicher nicht nur kontaktiert, um ein wenig zu plaudern. Ja, da haben Sie ganz recht, Professor. Tatsächlich gibt es da etwas, was ich Sie gerne fragen würde. Sie wissen so viel über die unterschiedlichsten Pokémon. Wenn Sie mir nicht weiterhelfen können, dann wüsste ich nicht, zu wem ich sonst noch gehen kann. Sagen Sie, Professor, was ist das mächtigste Pokémon, das Ihnen jemals begegnet ist? Nun, in unserer Welt existieren viele verschiedene Pokémon, die eine nahezu legendäre Stärke besitzen. Einige beherrschen die Meere. Andere verformen Landmassen und wiederum andere Pokémon können sogar durch die Zeit reisen. Wenn man mit einem mächtigen Pokémon zu tun hat, sollte man immer auf der Hut sein und versuchen, die Hintergründe seiner Macht zu verstehen. Aber ich denke nicht, dass es dir bei deiner Frage um ein bereits bekanntes Pokémon geht. Habe ich nicht recht? Nun, es ist so. Ich glaube, ich bin auf ein Pokémon getroffen, welches die Macht besitzt, andere Pokémon zu erschaffen? Pokémon erschaffen? Nun, in fernen Regionen gibt es unzählige Mythen und Legenden darüber, dass einige Pokémon mächtig genug wären, mit ihrer Energie andere Pokémon zum Leben zu erwecken. Mein geschätzter Kollege Professor Birk aus der Höhenregion erzählte mir einst, dass er auf eine Legende aufmerksam geworden sei, bei der wohl ein Giganten-Pokémon in der Lage war, blankem Gestein oder Eis Leben einzuhauchen. Nein, Professor, Sie verstehen nicht. Ich meine kein Pokémon, das Materie beeinflussen oder zum Leben erwecken kann, sondern ein Pokémon, das mächtig genug ist, aus dem absoluten Nichts heraus neue Pokémon zu erschaffen. Aus dem Nichts heraus. So wie ein... Ethan? Was genau hast du erlebt? Wo bist du diesem Pokémon begegnet? So ganz kann ich immer noch nicht glauben, was mir passiert ist. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es keine Einbildung war. Bitte erzähle mir alles über dieses Pokémon. Am besten, ich erzähle Ihnen die ganze Geschichte von Anfang an. Geschichten eines Champions. Episode 1: Der Altar. Das war merkwürdig. Dieses Mädchen holt einfach einen Pokéball aus der Reisetasche und gibt ihn mir. Sehr seltsam. Wer verschenkt schon einfach an jemand Fremden ein Pokémon? Und dann auch noch dieser merkwürdige Kleidungsstil. Schal und Mütze im Sommer? Ob ich ihrem Rat folgen soll? Bis zu den Alfruinen ist es gar nicht mehr so weit. Und es kann sicher nicht schaden, sich dort einmal umzusehen. Und vielleicht geschieht ja wirklich ein Wunder. Willkommen in den Alfruinen. Huh? Interessierst du dich etwa auch für zerfallene Gebäude aus der Vorzeit? Was? Nicht so direkt. Eigentlich interessiere ich mich mehr für Pokémon. Schade. Dann viel Spaß beim Erkunden. Die Incognito sollen ja schon einige Forscher in den Wahnsinn getrieben haben. Erstaunlich wenig los dafür, dass es so ein besonderer Ort ist. Können Sie mir vielleicht sagen, wo ich mich hier etwas mehr über die Alfruinen informieren kann? Nun, am besten fragst du Professor Orbert. Er ist ein wahrer Experte für diese Ruinen und studiert die Incognito schon seit Jahren, um ihrem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Niemand weiß so viel über diese merkwürdigen Pokémon wie er. Du findest ihn entweder in den Ruinen selbst oder in dem kleinen Häuschen dort. Vielen Dank! Vielleicht sollte ich erst einmal schauen, welches Pokémon ich von der Trainerin bekommen habe. Ein wenig neugierig bin ich ja schon. Und es geht eine besondere Aura von dem Pokéball aus. Was bist du denn? Bemerkenswert. Du scheinst ein ganz außergewöhnliches Pokémon zu sein. Ich habe noch keins wie dich bisher gesehen. Na komm mit, wir suchen den Professor. Vielleicht kann der uns sagen, in welcher Verbindung du mit diesem Ort stehst. Deine vorige Besitzerin war ja ganz scharf darauf, dass ich dich mit hierher nehme. Entschuldige vielmals. Ich war einfach so aufgeregt. Die liebe Zeit, ist mir das peinlich. Ist dir auch nichts passiert? Autsch. Schon in Ordnung. Mir geht es gut. Warten Sie. Sind Sie... Professor Albert. Aber du kannst ruhig Julian sagen, Junge. Ich werd verrückt. Das Pokémon dort, das ist ein Arceus. Sage bloß, es ist aus Sinnoh bis hierher gekommen. Kann man so sagen... Ich habe es von einem Mädchen bekommen. Aber ein Arceus? Sind Sie sicher? Ich habe von der Macht dieses Pokémon gehört. Das scheint mir unmöglich zu sein. Ja, wahrlich faszinierend. Ich habe doch nie zuvor einen Arceus gesehen, aber ich bin mir ganz sicher. Die Legenden beschreiben es ganz eindeutig. Was, wenn Arceus der Auslöser ist? Der Auslöser von was? Ich habe keine Ahnung, wie das möglich ist, aber es muss einfach so sein. Könnte Arceus der Schlüssel sein, um das Rätsel der Alfruinen und der Incognito zu lösen? Professor? Julian? Möchtest du mich nicht zu den Alfruinen begleiten? Ach, nein, nein, nein, Junge. Ich bestehe sogar darauf. Meine Forschernase sagt mir, wir stehen kurz vor einer großen Entdeckung. Nun, wie ist eigentlich dein Name? Ethan. Ich habe während meiner Forschung viele Jahre in diesen Ruinen zugebracht, aber irgendwas ist hier anders als sonst. Sie haben also die Incognito und diese Ruinen studiert. Können Sie mir denn dann vielleicht sagen, in welcher Verbindung Arceus zu all dem hier steht? Ja, meine Studien drehten sich tatsächlich vor allem um die Entschlüsselung der Geheimnisse der Incognito. Wahrlich interessante Pokémon, deren Geheimnis mir und einigen anderen Forschern bereits graue Haare beschert haben. Fragen Sie mal Professor Hale, der wurde sogar schon mal von den Incognito entführt. Zumindest erzählt man es sich so. Aber nun, wir wollen ja keine Gruselgeschichten erzählen. Dennoch, ich spüre, dass Arceus Erscheinen etwas geändert hat. Wenn ich nur wüsste, was es ist. Arceus hat also in den Legenden eine Verbindung zu den Incognito? Bisher habe ich nichts davon gelesen. Es gibt auch keinen deutlichen Hinweis, aber ich spüre es einfach. Du nicht etwa auch? Du liebe Güte, die Incognito aus den Zeichnungen an der Wand, es ist, als würden sie mich mit ihren Augen verfolgen. Das ist es. Das muss es sein. Sind Sie sicher? Natürlich bin ich sicher. Ich kenne diese Ruinen und diese Zeichnungen. Ich habe ihnen mein Lebenswerk gewidmet. Was geht hier vor sich? Durch diesen ganzen Spuk wollen meine Beine nicht mehr aufhören zu zittern. Sie haben recht. Ich spüre es auch. Das klingt ja fast wie ein Lachen. Professor, hören Sie das auch? Ethan? Ich höre nichts. Ethan? Ethan? Wo ist er nur hin? Was? Wo? Wo bin ich? Schnee? Ich war doch gerade eben noch. Das ist doch unmöglich. Das kann nicht sein. Wie? Moment. Wo ist Arceus? Ist es wieder in seinem. Wer? Oh, hallo da. Echt kalt hier, habe ich nicht recht. Meine Hände sind schon fast taub. Ist alles okay bei dir? Du siehst ein wenig mitgenommen aus. Ja, ich denke, mir geht es gut. Und wer sind Sie? Ach, ich bin nur ein Reisender. Vielleicht hättest du dich vor deiner Expedition besser auf die Kälte vorbereiten sollen, aber ich finde es toll, dass du dich in deinem Alter schon für die Signor-Ruinen interessierst. Signor-Ruinen? Hießen die Ruinen hier nicht anders? Das Mädchen hatte mir doch gesagt, ich solle die Alf-Ruinen aufsuchen. War ich nicht gerade noch... Alf-Ruinen? Du interessierst dich also für alte Gemäuer und die Geschichte unserer Völker? Da bist du hier genau richtig. Weißt du, die Kultur der Sinnoh-Region ist sehr stark mit der von Johto verwandt. Das erkennt man allein schon am Design der Sinnoh-Ruinen. Wenn du von den Alf-Ruinen kommst, bist du aber ganz schön weit gereist, mein Freund. Ich hoffe, es hat sich für dich gelohnt. Ich bin tatsächlich weit gereist. Incognito müssen mich hergebracht haben. Sie schienen irgendwie auf die Anwesenheit von Arceus zu reagieren. Hast du etwas gesagt? Was? Nein. Nicht so wichtig. Oh, wie unhöflich von mir. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Rufus. Freut mich. Oh je, jetzt werde ich langsam müde. Wir reden hier ja auch die ganze Zeit im Stehen. Da hinten gibt es eine Berghütte. Lass uns da in aller Ruhe weiter plaudern. Das ist eine gute Idee. Vielleicht magst du mir ja noch mehr über die Ruinen und ihre Geschichte erzählen. Ich würde zu gerne wissen, wo ich hier gelandet bin. Gerne. Und in der Hütte wärmen wir dich dann auch erst einmal mit einem warmen Getränk auf, mein Junge. Wie war dein Name noch gleich? Ich heiße Ethan. Bevor ich es vergesse. In dieser Berghütte ist gerade jemand, den man nicht alle Tage trifft. Es handelt sich dabei um eine echte Berühmtheit aus der Sinnoh-Region, die einfach jedem Trainer ein Begriff ist. Allem Anschein nach reist sie überall umher, um den Geschehnissen von Sagen und Ruinen auf den Grund zu gehen. Toll, oder? Fantastisch, aber beeilen wir uns besser. Mir ist auch echt kalt. Wäre ich doch nur dicker angezogen. Verdammt, wer kann denn sowas auch ahnen? Blöder Schnee. Da wären wir. nur hereinspaziert in die gute Stube. Wärme. Das tut so gut. Danke fürs Herbringen. Ich glaube, alleine wäre ich dort draußen aufgeschmissen gewesen. Keine Ursache. Ich helfe, wo ich kann. Dort hinten sitzt übrigens unsere reisende Berühmtheit. Sie war einst der Champion der Pokémon-Liga. Wow. Wie verirrt sich denn so jemand in diese eisige Region? Naja gut, ich bin ja auch hier, wenn auch nicht ganz freiwillig. Aber vielleicht kann sie mir ja weiterhelfen. Immerhin hat sie als ehemaliger Champion sicherlich schon einige Erfahrungen mit Pokémon gemacht. Und wenn sie sich mit alten Sagen und Legenden befasst hat, ist sie bestimmt auch mit den Mythen der Incognito vertraut. Vielleicht bekomme ich dann eine Erklärung für all das hier. Danke noch einmal für deine Hilfe, Rufus. Es hat mich gefreut, dich kennengelernt zu haben. Entschuldigung? Ich möchte ja nicht stören, aber... Alles gut, du störst nicht. Ich war gerade dabei, mich durch diese alten Bücher hier zu arbeiten. Eine sehr aufschlussreiche Lektüre über alte Legenden der Sinnoh-Region und eine von wenigen noch erhaltenen Ausgaben dieses Werkes. Spannend, nicht wahr? Ja. Aber wenn es wirklich nicht stört, hätte ich ein paar Fragen zu einem anderen Thema. Wie gut kennen Sie sich mit den Alfruinen, den Incognito und den Sagen um das Pokémon Arceus aus? Ich bin neulich über einige interessante Dinge gestolpert, denen ich gerne auf den Grund gehen würde. Ha, Incognito. Wirklich sehr interessante Pokémon, mit einer umso rätselhafteren Geschichte. Niemand konnte bisher in seiner Vollkommenheit verstehen, was es mit ihnen auf sich hat. Aber du hast auch Arceus erwähnt. Über dieses Pokémon gibt es einiges zu erzählen. Setz dich doch einen Moment zu mir. Danke. Oh, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Cynthia. Und bitte weg mit dem Sie. Und du bist sicherlich ein Pokémon-Trainer. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Hallo, Cynthia. Freut mich, dich kennenzulernen. Du bist doch der neue Champ der Indigo-Liga, oder? Clarin, habe ich recht? Ja, der bin ich. Clarin ist mein bürgerlicher Name. Eigentlich nennen mich alle nur Ethan. Nun gut. Ethan, was du bisher erzählt hast, macht mich neugierig. Aber was kann ich konkret für dich tun? Du bist doch sicherlich nicht hergekommen, um eine Geschichtsstunde zu bekommen. Ich brauche schon noch ein paar mehr Informationen. Ja, gern. Und nein, sicherlich nicht. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mal, wie genau ich überhaupt hergekommen bin. Noch vor ein paar Minuten war ich in den Alfruinen, habe mich mit einem Forscher über die Incognito unterhalten und nun, ja, jetzt bin ich hier, mitten im Schneegebiet und man sagt mir, ich befinde mich viele Kilometer weit entfernt von meinem eigentlichen Aufenthaltsort. Das ist durchaus ungewöhnlich. Ja, ich kann es nicht erklären. Aber ich bin sicher, es muss einen Zusammenhang zwischen den Ruinen und den Pokémon geben. Und du scheinst dich wirklich gut auf diesem Gebiet auszukennen. Und auch mit vielen Pokémon-Sagen und Legenden vertraut zu sein. Das stimmt. Ich habe mich mit den Mysterien, die diesen Ort umgeben, eingehend beschäftigt. Und die Sinnoh-Ruinen erinnern mich außerdem stark an meine Heimat, die Sinnoh-Region. Erst dachte ich, das läge daran, dass es hier so viel Schnee gibt. Aber ich lag falsch. Es muss noch einen anderen Grund geben. Dieser Ort ist einfach besonders. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich meine, ich wurde von einer Ruine in eine andere teleportiert. Normal ist das jedenfalls nicht. Deine Geschichte klingt sehr interessant. Und ich habe Zeit, also fang am besten ganz vorne an. Dann kann ich mir ein besseres Bild von der Lage machen. Und vielleicht können wir dann gemeinsam das Geheimnis lüften. Also, ich war gerade dabei, meine Gedanken zu sortieren und mir zu überlegen, in welches Abenteuer ich mich als nächstes stürze. Nun, ich hatte von mehreren interessanten Pokémon-Sichtungen und ein paar alten Legenden gehört. Ich wollte mich gerade auf den Weg machen, aber dann bin ich diesem Mädchen begegnet. Ihr Name war Lucia. Hä? Und sie hat mir einen Pokéball in die Hand gedrückt und mir klargemacht, ich müsse damit unbedingt zu den Alfruinen reisen. Das würde mich umhauen. Lucia? Du kennst sie? Sie ist meine Nachfolgerin als Champion der Sinnoh-Region. Sie hat es geschafft, mich in einem harten, aber fairen Duell zu besiegen. Wow. Ein ganz außergewöhnliches junges Mädchen. Ich habe, ohne es zu merken, einen anderen Champ getroffen. Aber hätte ich gewusst, dass mich dieses kleine Abenteuer, auf das sie mich geschickt hat, hierher führt, dann hätte sie mir ruhig ihren Schal überlassen können. Nun, wer weiß, ob sie gewusst hat, was passieren würde. Wenn man mit den Incognito zu tun hat, ist nichts gewiss. Aber gut, erzähl erst mal weiter, bitte. Meine Neugierde nach dieser Begegnung war natürlich geweckt. Also habe ich mich auf den Weg zu den Alfruinen gemacht. Und dann fing es auch direkt an mit den Seltsamkeiten. Als ich in den Ruinen war, reagierten die Incognito auf mich. Oder vielmehr auf mein Pokémon. Naja, Lucias Pokémon. Und dann, schwupps, war ich hier. Stand in der Kälte vor dem Eingang der Sinnoh-Ruine. Ich glaube nicht, dass dies allein die Schuld der Incognito ist. Sonst gäbe es sicherlich viel mehr solcher Vorfälle. Das klingt wahrlich interessant. Du musst wissen, die Sinnoh-Ruinen sind schon uralt, gebaut vor Jahrhunderten. Damals verließ eine Gruppe Menschen ihr Zuhause in Sinnoh und ließ sich hier nieder. Sie machten diesen Ort zu ihrer Heimat und bauten hier einen Palast. Das sind heute die Sinnoh-Ruinen und nur sehr wenige Wanderer verirren sich in diese Gegend. Es ist kalt und nicht besonders einladend, wenn man nicht gerade Interesse an Ruinen oder Ahnenforschung hat. Aber sag mal, du als Pokémon-Trainer und Champ hast von Lucia ein besonderes Pokémon erhalten, von dem wir vermuten, dass es irgendwie mit den Incognito interagiert hat? Ich muss sagen, es erstaunt mich, dass es mir bisher gar nicht aufgefallen ist. Vermutlich war ich zu sehr auf deine Geschichte fokussiert. Aber es geht eine große Macht von einem Pokéball in deiner Tasche aus. Diese Macht, ist das Dialga? Oder Palkia? Oder etwa Giratina? Diese Aura erinnert mich an eins dieser Pokémon, aber irgendetwas ist anders. Merkwürdig. Ein Forscher bei den Alfruinen hat das Pokémon als Arceus erkannt. Ein Arceus? Aber das kann doch unmöglich sein, oder? Das wäre unglaublich. Wow. Es gibt so viele Geschichten über dieses Pokémon. Die meisten sagen, über Arceus sind aus den Berichten der Menschen entstanden, die sich von der unglaublichen Macht dieses Pokémon erzählen. Arceus wird von vielen auch als Gottheit verehrt. Einige halten es sogar für den Erschaffer der Welt. Ja, das sagen die Legenden. Aber es sind doch nur Legenden, oder? Ein Arceus. Das wäre... Mir fehlen die Worte, um es zu beschreiben. Cynthia? Einfach unglaublich. Ich muss es einfach mit eigenen Augen sehen. Was genau hat es mit Arceus auf sich? Also, ich habe einst ein Buch gelesen, in dem Arceus Legende geschildert war. Es ist auf jeden Fall ein sehr mächtiges, wenn nicht eins der mächtigsten Pokémon auf diesem Planeten. Der Name Arceus ist mir häufig in Kombination mit den Dreidimensions-Pokémon Dialga, Palkia und Giratina begegnet. Und wie es der Zufall, oder vermutlich das Schicksal, will, befindet sich in den Sinnoh-Ruinen ein ganz besonderer Ort. Der Tristerium-Altar. Das ist ein ehrwürdiger Altar, der zu Ehren von Arceus errichtet wurde. Und vermutlich ist dies der Grund, warum du genau hierher teleportiert wurdest. Du meinst, Arceus' Verbundenheit zu diesem Ort hat die Incognito veranlasst, mich herzubringen? Ich möchte gerne mit dir zu den Sinnoh-Ruinen gehen und dir den Tristerium-Altar zeigen. Ich habe diese Ruinen, den Altar und einige alte Texte und Inschriften schon so lange erforscht Und mein Gefühl sagt mir, dass etwas geschehen wird, wenn du mit Arceus dieses Podest dort betrittst. Dann lass uns nicht länger warten. Cynthia, danke nochmal, dass ich mir ein paar warme Klamotten leihen durfte. Keine Ursache. Ich kann dich ja nicht in den Sachen rumlaufen lassen, die du da anhattest. Bei den Temperaturen wärst du sicherlich auf kurz oder lang erfroren. Vermutlich. In den Ruinen ist es zwar etwas wärmer, aber wer weiß, wie lange wir hier draußen sein werden. Das sehen wir dann. Vielleicht passiert ja auch gar nichts und wir sind in 2 Minuten wieder draußen. Vielleicht, aber nun... Willkommen in den Sinjo-Ruinen, einem Relikt aus der Vergangenheit, erbaut von unseren Vorfahren. Und heute ein Ort, an den Forscher kommen, um seine Geheimnisse zu ergründen. Ganz schön dunkel hier drin. Deine Augen gewöhnen sich schon bald an das Dämmerlicht und ich muss es wissen. Ich habe für meine Forschung teilweise viele Stunden in diesen Ruinen verbracht. Und vielleicht ist heute endlich der Tag, an dem wir des Rätsels Lösung endlich auf den Grund gehen. Dort vorn, schau! Das ist der Tristerium-Altar, errichtet zu Arceus Ehren. Die Überlieferungen aus den Inschriften an den Wänden beschreiben viele alte Bräuche und Rituale, die diesen Ort umranken. Man sagt, die unglaubliche Macht von Arceus wurde hier in Musik und Tanz zum Ausdruck gebracht. In Sinnoh gibt es noch immer Menschen, die diese Tradition bewahren. Wow! Das ist unglaublich. Ich kann die Macht spüren, die durch diesen Ort fließt. Als würde der Boden vibrieren und das Licht pulsieren. Als würde der ganze Ort leben und ein eigenes Bewusstsein haben. Erstaunlich, nicht wahr? Das muss damit zusammenhängen, dass du Arceus hergebracht hast. Hier, schau! Die Inschrift in der Wand hat begonnen, von innen heraus zu leuchten. Es ist ein altes Gedicht. Ich habe Monate und viele verschiedene Bücher mit alten Runenschriften und Überlieferungen der Vorzeit gebraucht, um es zu entschlüsseln. Was steht denn dort? Arceus wandert durch Gedanken. Arceus' Stärke wuchs wie Ranken. Hoch hinauf und griff als Pranken nach uns Narren, die wir sind. Arceus, als alles begann. Arceus treibt die Sterne an. Arceus zieht in seinen Bann. Diese Welt, sie ist dein Kind. Arceus, als die Zeit vergaß. Arceus, als der Raum sich fraß. Arceus Schatten sich ermaß. All das Schicksal liegt im Wind. Arceus braucht es Heldenhand. Arceus sucht, bis man sie fand. Arceus ruft, die Augen band. Ihre Blicke vielfach sind. Das klingt wirklich mystisch. Fast schon gespenstisch. Weißt du auch, was es bedeutet? Es hat gedauert, ihn zu entschlüsseln, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser uralte Text von verschiedenen Pokémon handelt. Dialga, Palkia und Giratina werden im zweiten Teil erwähnt und am Ende könnten die Incognito gemeint sein. Diese Erlebnisse in den Alf-Ruinen stützen meine Theorien. Außerdem dürfte dieses Gedicht eine Warnung vor den Mächten der Pokémon sein, um Unbefugte abzuhalten. Oh. Dann sollten wir wohl vorsichtig sein. Ja, einzig und allein Arceus und dem von ihm auserwählten Helden ist es erlaubt, auf den Tristerium-Altar zu steigen. Dazu musst du es nun aus seinem Pokéball lassen. Ah, ich bin so aufgeregt. Na los. Arceus, dann... Ha! So faszinierend. Endlich passiert es. Den alten Schriftstücken zufolge erklomm Arceus damals den Tristerium-Altar und schon entstanden Zeit, Raum und Antimaterie. Die ganze Welt also. Eine Legende aus einem meiner Bücher sprach immer davon, dass der Meister des Tristerium-Altars zurückkehrt. Nun ist es also endlich soweit. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es selbst miterlebe. All die langen Jahre, die ich damit zugebracht habe, die Sinjo-Ruinen und ihre Legenden zu erforschen, waren wohl eine Vorbereitung darauf, dich zu diesem Altar zu führen. Ohne dich hätte ich es niemals so weit geschafft. Ohne dein Wissen wäre ich noch immer in dieser Berghütte und wüsste nicht, was passiert ist. Es war Schicksal, dass wir uns dort begegnet sind. Auf dem Tristerium-Altar sind Abbildungen der Pokémon zu sehen, die unsere Welt erschaffen haben. Der Kreis in der Mitte ist Arceus, der Ursprung aller Dinge. Dieser Platz dort vorne ist Palkia, dem Meister des Raums, vorbehalten. Der Platz ist Dialga, dem Meister der Zeit, vorbehalten. Und der Platz ganz hinten ist Giratina vorbehalten, dem Herrscher über die Welt hinter unserer Welt und die Gegenstücke zu Zeit und Raum. So viele mächtige Pokémon und Arceus ist die Verbindung zwischen ihnen. Vielleicht ist doch mehr an den Legenden dran, als ich gedacht habe. Vielleicht hat Arceus ja tatsächlich die gesamte Welt erschaffen. Nun, Arceus hat dich als seinen Trainer anerkannt. Angeblich wird dir Arceus, welches das Universum geschaffen hat, nun einen Teil seiner Macht zeigen. Was glaubst du, wird passieren? Nun ja, wenn die alten Schriften wahr sind, dann hat Arceus die Macht, aus dem Nichts neues Leben sprießen zu lassen. Aber was das wiederum genau bedeutet, kann ich dir nicht sagen. Immerhin ist es für mich auch das erste Mal. Dann lassen wir uns wohl einfach überraschen. Los, Arceus! Zeig uns deine Macht! Die Cognito, wo kommen die auf einmal her? Ich weiß nicht. Was geschieht hier? Das sind die Cognito. Irgendetwas passiert. Aber was? Wir müssen hier weg. Licht. Ich kann nicht hinschauen. Ah, das blendet. Ethan, wo bist du? Hier. Hier. Cynthia, ich fühle mich gar nicht gut. Ethan, alles in Ordnung? Komm, ich helfe dir hoch. Cynthia, diese Bilder. Kannst du das auch sehen? Tausende von Toten und Verletzten. Oh Gott, mir ist so schlecht. Welche Bilder? Ethan, geht's dir gut? Du machst mir Angst. Jahre hat der Tomatenkur auf den Sockel und mir. Cynthia, mir ist furchtbar schwindelig. Warte, ich helfe dir. Geht's jetzt etwas besser? Etwas, aber was geht hier nur vor? Was soll das denn jetzt? Was ist das? Oh Mann, mein Kopf. Ich hab mich noch nie so mies gefühlt, als hätte mich eine unsichtbare Macht entzweigerissen und dann wieder zusammengepflegt. Ich glaube, hier geschehen Dinge, die für den menschlichen Verstand kaum greifbar sind. Komm, ruh dich etwas aus. Siehst du das dort hinten? Der Stein war vorhin noch nicht da, oder bilde ich mir das nur ein? Was? Dieser Stein? Ich weiß, es klingt verrückt, aber es ist so, als ob mich der Stein beobachtet. Spürst du das auch? Ah! Er verwandelt sich? Da ist wieder dieses Leuchten. Ethan, bleib ganz ruhig. Lass es uns aus der Ferne beobachten. War diese strahlende Kugel gerade etwa... War das etwa ein Ei? Schau nur! Der Stein ist wohl gar kein Stein. Haben wir eben etwa der Entstehung eines Eis beigewohnt, das noch kein Mensch zuvor gesehen hat? Wow. Oh. Tatsächlich ein Ei. Und es bewegt sich. Ich glaube, es schlüpft. Unglaublich. Ethan, bleib noch etwas sitzen und ruh dich aus. Dieses Ei, es ist nicht von dieser Welt. Weißt du, Eier können alle möglichen Wesen hervorbringen. Dieser Planet, den wir bewohnen, ist auf gewisse Weise auch eine Art Ei. Jedes Leben, das einmal aus einem Ei schlüpft, erlischt auch irgendwann wieder, um schließlich erneut in diese Welt zurückzukehren. Ich denke, das ist es, was Arceus uns gerade verdeutlichen wollte. Es ist ein Pokémon. Cynthia, sieh nur. Das ist ja riesig. Sogar noch größer als Arceus. Stimmt, du hast recht. Faszinierend. Wahrhaftig, Arceus hat dir ein Giratina erschaffen. Herrscher über die Zerrwelt. Es ist einfach aus dem Nichts entstanden. Das ist unglaublich und erschreckend zugleich. Was mache ich nun damit? Und was ist mit Arceus? Ich kann unmöglich diese Pokémon behalten. Diese Macht. Ich weiß nicht, ob ich dem gewachsen bin. Aber es hat dich ausgewählt und als Trainer akzeptiert. Du bist der Held, auf den dieses Arceus scheinbar gewartet hat. Mag sein. Aber nein, ich möchte Arceus nicht bei mir behalten. Du hast doch gesehen, wozu es fähig ist. Ich finde, es sollte frei sein. Solange, bis ein anderer Trainer es schafft, sich als würdig genug zu erweisen, um Arceus zu fangen. Dieses Wunder sollte weiterhin ein Wunder bleiben. Und das Giratina, ich möchte, dass du es behältst. Als Dank für deine Hilfe. Das kann ich nicht annehmen. Arceus hat es für dich erschaffen. Ja, und ich schenke es dir. Du wirst gut für es sorgen, da bin ich sicher. Na komm, Arceus. Geh in die Freiheit. Und weg ist es. Das war's. Ich hoffe, es wird ihm gut ergehen. Aber es ist wirklich besser so. Und Giratina? Ab mit dir in den Pokéball. Hier, Cynthia. Nimm es. Bitte. Vielleicht hast du recht, Ethan. Du bist ein guter Trainer. Ich werde gut auf dieses Giratina Acht geben. Danke. Ich habe von vielen großen Trainern gelernt, ohne die ich niemals so weit gekommen wäre. Und ohne dich wäre mein Arceus-Abenteuer sicherlich auch nicht so glimpflich ausgegangen. Ich bin froh, dass du da warst. Gern. Aber jetzt lass uns in die Hütte zurückgehen. Wir müssen uns beide ausruhen und von dem Schock erholen. Ich denke, es steckt uns beiden noch ganz gut in den Knochen. Da hast du vermutlich recht. Aber apropos Rückkehr, wie komme ich jetzt eigentlich wieder nach Hause? Nachdem Arceus weg ist, werde ich mich wohl wirklich auf eine längere Reise machen müssen. Du kannst mich gern auf meiner Forschungsreise begleiten, aber ich denke, es gibt einen schnelleren Weg für dich nach Hause. Der Wirt der Berghütte prahlt immer wieder mit seinem Abra und es kann dich sicher mit seinen Kräften wieder heimschicken. Ich werde fragen. So gern ich dich auch begleiten möchte, ich vermisse meine Heimat und war ja eigentlich selber gerade dabei, einem Geheimnis nachzugehen. Willkommen zurück, Cynthia. Ich habe dich schon vermisst. Wer ist denn der junge Mann da bei dir? Hey, Anatoly. Das hier ist Ethan, ein Freund von mir. Ethan, das ist Anatoly, der Besitzer dieser überaus gemütlichen kleinen Hütte. Er war früher ebenfalls ein recht erfolgreicher Pokémon-Trainer. Genug des Lobes. Ich bin schon lange nicht mehr aktiv und habe mich inzwischen auf eine Handvoll Pokémon spezialisiert. Besonders stolz bin ich auf mein Abra. Anatoly hier hat sich ebenfalls mit der Geschichte der Pokémon und der Menschen befasst, weshalb es hier auch so einige alte Bücher gibt. Wahre Schätze, die mir bei meinen Forschungen schon oft weitergeholfen haben. Meine kleine private Sammlung steht dir jederzeit zur Verfügung, wie du weißt. Ich erinnere mich noch daran, wie ich selbst in diesen Büchern geschmökert habe. Ach ja, es ist einfach spannend, in den Schriften zu lesen und zu ergründen, was unsere Vorfahren erlebt haben. Damals wurde unseren Urahnen das Leben der Pokémon geschenkt und sie halfen dabei, es zu bewahren. Es ist zudem anzunehmen, dass die Menschen von damals den Pokémon sehr viel näher standen, als wir es heute tun. Ja, es hat sich viel verändert in all den Jahren. Aber was wären wir alle ohne unsere Pokémon? Das Leben wäre nicht mehr das gleiche und es gäbe viel weniger Geheimnisse zu lüften. Ja, auch wenn viele Dinge überliefert sind, sind auch ebenso viele Geheimnisse der Pokémon verloren gegangen. In den uralten Ruinen dieser Gegend lassen sich sowohl die Sagen der Alf-Ruinen in Johto als auch die Speersäule in Sinnoh wiederfinden. Das ist sozusagen der Beweis dafür, dass sich hier vor langer, langer Zeit einmal die Völker von Johto und Sinnoh vermischt haben. Die Menschen haben schon immer versucht, all ihre Sagen und Legenden über die Macht der Pokémon für die Nachwelt festzuhalten. Das ist wohl wahr. Und dennoch lernen wir immer wieder etwas Neues. Pokémon sind eben immer für eine Überraschung zu haben. Ich denke, ich sollte langsam mal über einen Abschied nachdenken. Huch, bist du nicht vorhin erst gekommen? Hast du dich verirrt und bist hierher gelangt, ohne es eigentlich geplant zu haben? Wenn du nach Hause möchtest, kann ich dich mit der einzigartigen Macht meines Abras heimschicken. Möchtest du das? Das wäre wirklich sehr nett von Ihnen. Für einen Freund von Cynthia mache ich das doch gern. Dann heißt es nun wohl Abschied nehmen. Ich habe mich ehrlich gefreut, dich kennenzulernen, Ethan. Und wer weiß, vielleicht treffen wir uns ja wieder. Es ist nicht auszuschließen, dass mich meine Forschung einmal nach Johto, Kanto führen könnte. Ich würde mich freuen, Cynthia. Bis irgendwann. Pass auf dich auf. Bereit? Es könnte ein wenig kribbeln. Ich denke, das werde ich verkraften. Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Geht es dir gut? Du warst plötzlich wie von der Erdoberfläche verschwunden. Das war echt ein Schock. Wo bin ich? Professor? Julian? Ich bin also wieder zurück. Es hat tatsächlich funktioniert. Was ist denn passiert? Das könnte eine längere Geschichte werden. Ich bin ganz Ohr. Na gut, die Kurzfassung. Ich wurde von hier in die Sinnoh-Ruinen teleportiert, habe dort Cynthia getroffen und gemeinsam waren wir mit dem Arceus in den Ruinen. Dort haben sich einige sehr seltsame und unerklärliche Dinge abgespielt. Und dann hat Arceus einen Giratina aus dem Nichts erschaffen. Das ist also passiert. Verstehe. Die vereinten Mächte von Arceus und den Inkognito müssen unglaubliche Energien freigesetzt haben, durch die du dann zu den Sinnoh-Ruinen katapultiert wurdest. Die Inkognito, die Alf-Ruine, das kenne ich ja nun schon ein paar Jahre und habe dem meine Zeit gewidmet. Aber jetzt auch noch Arceus. Ihr jagt wahrlich ein Rätsel, das andere. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, hatte ich auch noch nicht erwartet, dass sich mein Tag so entwickelt. Jetzt brenne ich richtig vor Wissbegierde. Ich werde meine Forschung fortführen und irgendwann wird der Tag kommen, an dem ich all diese Geheimnisse lüfte. Das klingt doch nach einem Plan. Viel Glück damit, Professor. Mein lieber Ethan, habe ich dir eigentlich schon mal gesagt, was für ein außerordentlicher Junge du bist? Sie sind nicht der Erste, aber ich halte das alles für einen großen Zufall. Nun, Professor, ich würde wirklich gern wissen, was Sie dazu denken. Nun, mein Junge, deine Geschichte ist sehr beeindruckend. Und wenn es stimmt, dass Arceus dir zu einem Giratina-Pokémon verholfen hat, dann hast du doch einen lebenden Beweis, dass du keinesfalls verrückt geworden bist. Da haben Sie vermutlich recht, Professor. Danke. Ich muss gestehen, ich hatte zuerst Angst, als mir Arceus erschienen ist und sich die seltsamen Ereignisse häuften. Du kannst sehr stolz auf dich sein und dich glücklich schätzen, die Bekanntschaft eines so besonderen Pokémon zu machen. Aber mich würde brennend interessieren, was gedenkst du nun mit Arceus zu tun? Ich würde es mir wirklich gern einmal ansehen, rein aus wissenschaftlichem Interesse, versteht sich. Ich muss Sie leider enttäuschen. Arceus ist nicht mehr in meinem Besitz. Aber warum denn das? Ist es etwa aus dem Pokéball ausgebrochen und verschwunden? Ist es so mächtig? Nein, Professor. Ich habe ihn gehen lassen. Kein Pokémon mit dieser Macht sollte im Besitz eines Trainers sein. Es ist am besten, wenn es frei ist, bis ein anderer Trainer sich als stark und würdig genug erweist, es zu fangen. Da magst du wohl recht haben, mein Junge. Arceus freizugeben war eine sehr weise Entscheidung und zeigt wieder einmal aufs Neue, welch großer Trainer du doch geworden bist. Danke, Professor. Es hat mir sehr geholfen, Ihnen von meinem kleinen Abenteuer zu erzählen und etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Auch wenn Arceus' Geheimnis wohl nie vollkommen gelüftet werden wird. Manche Dinge sollten wohl wirklich besser ein Mysterium bleiben. Und es gibt dort draußen noch genug Pokémon zu entdecken und zu fangen. Ich freue mich auf weitere Berichte von deinen Reisen, mein lieber Ethan. Magst du mir vielleicht sagen, wo dich dein Weg als nächstes hintreiben wird? Das ist eine gute Frage. Ich rufe sie gerade aus dem Poké-Center in Azalea City an. Ich war gerade in der Gegend und habe gehört, dass es immer wieder Sichtungen von einem sonderbaren Pokémon gab. Man erzählt sich, es beschütze den Wald und sei nun seit langer Zeit wieder aufgetaucht. Interessant. Ja, nicht? Ich musste einfach herkommen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Wissen Sie vielleicht... Ich habe es gesehen. Es ist wahr. Der Wächter ist zurückgekehrt. Ethan, alles in Ordnung? Ja. Ja. Ja, alles gut, Professor. Aber ich muss jetzt leider auflegen. Es haben sich gerade interessante Informationen bezüglich des Wächter-Pokémon ergeben. Es gibt scheinbar einen Zeugen. Und ich würde mir seine Geschichte gern näher anhören. Geh nur, mein Junge. Das Abenteuer ruft. Auf Wiederhören, Professor. Und danke. Der Wächter des Waldes ist also tatsächlich wieder aufgetaucht. Das ist wirklich sehr interessant. Es scheint fast so, als hätte das nächste Abenteuer dich bereits vollkommen in seinen Bann gezogen, junger Champ. Geschichten eines Champions.